Good morning. Guten Morgen. Daniel doesn't like the book I talked about yesterday. Daniel gefällt das Buch nicht, von dem ich gestern gesprochen habe. It's called How to Never Be Tired. Es heißt, wie man niemals müde wird. But Daniel actually is going to write a book that says you need rest. Aber Daniel wird dann ein Buch schreiben, das heißt, du brauchst Ruhe. It's going to be a bestseller book. Es wird ein Bestseller sein. And then it's going to be translated in all the languages of the Und world. Es wird in alle Sprachen der Welt übersetzt werden. Anyhow, good morning, people. Also guten Morgen, Leute. So look what Jesus said. Schaut, was Jesus sagt. In Matthew chapter 11, verse 28, is scripture that almost every Christian knows. Matthäus 11, 28, eine Schriftstelle, die fast jeder Christ kennt, he says that, sagt er Folgendes. Come to me, everyone who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kommt her zu mir, alle ihr mühselig und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Take my yoke upon you and learn from me. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. For I'm gentle and I'm lowly in heart. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. It's a word about rest. He said, and you will find rest for your soul. Und dann wiederholt er noch einmal, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. For my yoke is easy and my burden is light. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So look at this. Also schaut euch das an. Jesus comes on the scene to a stressed people. Jesus betritt die Szene und kommt zu einer Menge gestresster Menschen. Warum waren sie gestresst? Well, they lived under the oppression. Weil sie unterdrückt wurden. They were occupied by the Romans. Sie waren von den Römern besetzt. But there was another problem. Es war da aber noch ein Problem. There was a silence of 400 years more or less where God didn't speak to his people. Es herrschte für 400 Jahre Stille. Gott hat in dieser Zeit nicht zu ihnen gesprochen. Between the end of the last prophet that spoke and the coming of the next prophet John the Baptist. Es war zwischen dem letzten Propheten und dem nächsten Propheten Johannes des Täufers. So what happened? Was ist dann geschehen? Jesus comes to a stressed people and says, guys, I have rest for you. Jesus kam zu den gestressten Menschen und sagte ihnen, ich habe Ruhe für euch. Look what he says in verse 30. Schaut, was er in Vers 30 sagt. My yoke is easy and my burden is light. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Do you know, it's really interesting. Es ist wirklich interessant. Many people get saved because they are under a heavy yoke of sin. Viele Menschen werden errettet, weil sie unter einem schweren Joch der Sünde sind. And then they finally think, oh my goodness, my life will change. Und dann denken sie endlich, oh du meine Güte, mein Leben wird sich jetzt verändern. They go to church. Und dann gehen sie in die Gemeinde. And then they go from the heavy yoke of sin to the heavy yoke of religion. Und dann gehen sie vom schweren Joch der Sünde in das schwere Joch der Religion. Daniel and me know a lady personally. Daniel und ich kennen eine Frau persönlich. She was a leader in a church. Sie war eine Leiterin in der Gemeinde. We preached there several times. Wir haben dort einige Male gepredigt. And she was so destroyed by the yoke of religion that the church put upon her. Sie war so kaputt vom Joch der Religion, das die Gemeinde ihr auferlegt hatte. Do you know what she said? Wisst ihr, was sie sagte? She said, I would rather go to hell than go back to church. Ich würde lieber in die Hölle gehen als zurück in die Gemeinde. When I heard these words, my heart tore. Als ich diese Worte hörte, hat es mir fast das Herz zerrissen. Jesus comes to take the yoke away from us, says my burden is easy and light. Jesus kommt, um das Joch wegzunehmen und sagt, mein Joch ist sanft und leicht. And then the church puts another yoke upon these people. Und dann legt die Gemeinde ein neuerliches Joch auf diese Menschen. Life with Jesus is a life of rest. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben in der Ruhe. Life with Jesus is not a life with no work. Ein Leben mit Jesus ist nicht ein Leben ohne Arbeit. You know, it's very interesting. We have this idea that peace means the absence of war. Es ist sehr interessant, dass wir denken, dass Frieden die Abwesenheit von Krieg bedeutet. But in reality, peace is not the absence of war, but is the presence of the Prince of Peace. Aber in Wirklichkeit ist Frieden nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Anwesenheit des Friedensfürsten. Which of course is. Der natürlich Jesus. So real peace is not the absence of a problem, it's the presence of the Prince of Peace. Also richtiger Frieden ist nicht die Abwesenheit eines Problems, sondern die Anwesenheit des Friedensfürsten. And it's the same with rest. Es ist dasselbe mit der Ruhe. We have been told the true rest is the absence of hard work. Uns wurde gesagt, dass echte Ruhe die Abwesenheit von harter Arbeit ist. In reality, true rest is the presence of Jesus, who is the one who has brought us rest. Aber in Wirklichkeit ist echte Ruhe die Anwesenheit von Jesus, der derjenige ist, der uns die wahre Ruhe gebracht hat. So once you learn that true rest can only be found in Jesus. Wenn ihr einmal gelernt habt, dass echte Ruhe nur in Jesus gefunden werden kann, you not only can enter into rest, but you can live in rest. Könnt ihr nicht nur in der Ruhe in die Ruhe eintreten, sondern auch darin leben. And I believe that especially in these times that we live in. Ich glaube besonders in Zeiten wie diesen. More than ever before. Muss das Volk mehr als je zuvor. God must live in the rest of God. In der Ruhe Gottes leben. And once we learn to live in the true rest of God, wenn wir einmal gelernt haben, in der wahren Ruhe Gottes zu leben, life is going to be amazing. Wird das Leben einfach wunderbar sein. So let's live in this rest. Let's make this a priority. Also leben wir in dieser Ruhe. Machen wir es zu unserer absoluten Priorität. Then the world will look at us and will actually want the life that we have. Dann wird die Welt uns anschauen und auch das haben wollen, was wir haben. Do you know, honestly, the way, when I look at a lot of Christians that I personally know, wenn ich mir viele Christen anschaue, die ich persönlich kenne, I tell you very honestly, muss ich ehrlich gesagt sagen, I kind of have to agree with Gandhi. Und mit Gandhi irgendwie übereinstimmen. He said, if the Christians would act more like Christ, I would want to be a Christian too. Er sagte, wenn die Christen wie Christus handeln würden, dann würde ich auch ein Christ sein wollen. We have a lot to learn. Wir müssen noch viel lernen. See you tomorrow. Bis morgen.